Madame, haben geläutet. Jawohl. Ich habe soeben eine Möwe erschossen. Ich bin auf dem Laufenden, Madame. Der Hund hat sie mir ins Office gebracht. Es ist die dritte seit heute Morgen. Wie wünschen Madame Sie zubereiten? Gebraten, zur Abwechslung. Darf ich mir gestatten, Madame, ein weiteres Mal darauf hinzuweisen, dass uns bereits vor 2 Jahren das Gas abgestellt worden ist, weil wir die Rechnung nicht beglichen haben? Das ist mir egal. Haben Sie Feuer in der Küche? Jawohl, Madame. Dann rösten Sie sie auf der Glut. Sehr wohl, Madame. Sagen Sie, Sebastian, haben wir noch einen Hund? Jawohl, Madame. Horace. Er ist der Letzte. Die anderen haben sie alle erschossen, in der Meinung, es seien Wölfe. Es waren aber deutsche Schäferhunde. Und Horace? Ist ein Yorkshire, Madame. Ah, ist er dick? Nicht dicker als eine dicke Ratte, Madame. Wie hat er dann die Möwe in die Küche tragen können? Ich weiß nicht, Madame. Ich habe nicht daran gedacht, ihn zu fragen. Dann tun Sie das gefälligst. Ich wünsche alles zu wissen, was unter meinem Dach vor sich geht. Sehr wohl, Madame. Er wird gleich hier sein. Ausgezeichnet. Darf ich mir nochmals gestatten, Madame, ergebens darauf aufmerksam zu machen, dass es vorzuziehen wäre, wenn Madame es sich aus Gründen der Sicherheit im Erdgeschoss bequem machen wollte. Das Gebälk hier in der ersten Etage ist nahezu morsch und wenig vertrauenerweckend. Und was die nördliche Fassade anlangt, halte ich es für meine Schuld. Seit mindestens 10 Jahren wiederholen Sie, dass die nördliche Fassade Risse hat. Sie sind ein Pessimist schlimmster Sorte, mein lieber Freund. Mein Haus ist in den Fels gebaut. Es wird uns alle beide überleben. Indem es uns unter seinen Trümmern begräbt, fürchte ich. Schließen Sie das Fenster. Die Möwen machen mich nervös. Dauernd spionieren Sie mir nach. Wo bleibt Ihr Yorkshire? Ich fürchte, er kommt mit der Strickleiter nicht zurecht, Madame. Strickleiter? Mit was für einer Strickleiter? Ich glaube, Madame, bereits mitgeteilt zu haben, dass die Treppe vor 2 Tagen infolge des Gewitters eingestürzt ist. Ich habe diesem bedauerlichen Umstand abzuhelfen versucht, indem ich am Treppenabsatz der ersten Etage eine Strickleiter befestigt habe. Da Madame seit 10 Jahren nicht mehr heruntergekommen ist. Ich habe unten nichts zu schaffen. Gehen Sie und holen Sie mir den Yorkshire. Und versuchen Sie ihm ein für alle Mal beizubringen, wie man eine Strickleiter hochklettert. Ich werde mein Möglichstes tun, doch kann ich Madame nicht versprechen, dass es mir gelingt. Werfen Sie die Tür nicht so zu, Sebastian! Das war nicht die Tür, Madame. Ein Teil der Decke im Treppenhaus ist eingestürzt. Es ist zum Ersticken hier. Welcher Idiot hat wieder das Fenster zugemacht? Nummer 92. Herein. Hier ist der Yorkshire, Madame. Endlich. Was? Das soll ein Hund sein? Gewiss doch, Madame. Hatte ich Ihnen nicht befohlen, das Fenster zu schließen? Man versteht sein eigenes Wort nicht bei diesem verfluchten Möwengeschrei. Ich eile, Madame. Nun, haben Sie ihn gefragt, wie er es fertiggebracht hat, den Vogel in die Küche zu bringen? Ich habe ihm die Frage gestellt. Und seine Antwort? Sie hören es. Er spricht nicht, dieser Hund. Er bellt. Ich habe nie behauptet, dass er spricht, Madame. Füllen Sie Wasser in die Schüssel und waschen Sie mir die Füße, Sebastian. Madame, erwarten Besuch? In der Tat, und zwar sehr wichtigen. Er hat sich heute Nacht telefonisch angesagt. Darf ich Madame untertänigst darauf aufmerksam machen, dass wir kein Telefon haben? Ach, Dummkopf. Ich habe Fantasie genug, um mich ohne Apparat zu behelfen. Wenn Madame bitte die Füße. Danke, Sebastian. Das ist ja eiskalt. Es ist Meerwasser, Madame. Ich muss Madame leider daran erinnern, dass... Wenn ich Sie nicht schon so lange bei mir im Dienst hätte, würde ich Sie jetzt vor die Tür setzen, Sebastian. Wie finden Sie sie? Was? Meine Füße. Madame, haben die schönsten Füße der Welt. Wieso? Haben Sie denn alle anderen gesehen? Oh nein, Madame. Na also, dann reden Sie keinen Unsinn. Sagen Sie einfach, dass Sie schön sind und machen Sie keine Stilübungen, lieber Freund. Sehr wohl, Madame. Sie sind schön, Madame. Ihre Füße. Danke. Meine Liebhaber haben mir alle gesagt, ich hätte schöne Füße. Darf ich mir untertänigst die Bemerkung gestatten, dass ich nicht der Liebhaber von Madame bin? Nein, aber Sie wären es immer gern gewesen. Das kommt auf dasselbe raus. Woher wissen, Madame? Weil Sie es mir gesagt haben, Sebastian, eines Abends, als Sie betrunken waren. Ich habe es Ihnen gesagt? Sind Madame sicher? Nein, denn ich war an jenem Abend auch ein bisschen beschwipst. Gleichwohl frage ich mich, ob Sie am Ende nicht vielleicht doch ein wenig mein Liebhaber gewesen sind. Oh, Madame, glauben wahrhaftig das? Ich glaube es nicht, ich frage mich nur. Und da ich es satt habe, mir diese Frage zu stellen, werde ich wohl oder übel eines Tages mit Ihnen schlafen müssen. Ich stehe Madame zur Verfügung. Ich weiß. Trocknen Sie mich ab. Welches Paar Schuhe wünschen Madame anzuziehen? Nummer 28. Sie stehen in der Kommode im Mittelfach hinten links, zwischen den Emaille-Kochtöpfen und Viktor, meinem ausgestopften Kater. Hier, Madame. Ausgezeichnet. Wie gefallen Sie Ihnen? Sie sind nicht mehr allzu neu, aber sehr elegant. Diese Schuhe habe ich als Phaedra getragen, vor 30 Jahren. In der Comédie Française oder anderswo. Ich weiß nicht mehr so genau. Ach, sagen Sie dem Hund, er soll verschwinden. Er macht mich nervös. Er kann nicht, Madame, die Strickleiter. Ich habe noch keinen Hund gesehen, der so ungeschickt ist. Kann ich Madame sonst noch zu Diensten sein? Ja, sehen Sie in den Felsen vor dem Haus nach. Ich habe vorhin auf einen Makler geschossen, der versucht hat, hinaufzuklettern. Es war der 92. Schon wieder. Ach, diese Makler, die sind eine Rasse für sich. Immer wieder tauchen sie hier auf. Sie wollen mir meinen Felsen abkaufen. Und wozu? Um hier einen Kaninchenstall für sauerstoffbedürftige Städter zu errichten. Nie kriegen sie meinen Felsen, diese Aasgeier. Schauen Sie nach, was er macht. Wenn er noch lebt, soll er was zu hören bekommen. Ich eile, Madame. Wünschen, Madame, dass ich den Phonographen laufen lasse? Ja, legen Sie Beifall auf, Sebastian. Beifallsstürme. Ich war sehr gut heute Abend. Kann ich Madame irgendwie behilflich sein? Nein, danke. Ich bin kein Yorkshire. Ich weiß, wie man eine Strickleiter runterklettert. Nichtsdestoweniger wäre mir ein Aufzug lieber. Noch zwei Tritte, Madame. So, das wäre geschafft. Jetzt müssen Madame springen. Springen? Von hier aus? Ich sehe keine andere Lösung. Ich vergaß zu sagen, dass die Leiter zu kurz ist und dass ich leider den Schemel verbrennen musste, um das Feuer im Herd zu unterhalten. Nun, dann springe ich eben. Oh. Haben Madame sich wehgetan? Sie scherzen wohl. Ich bin solider als ein Dinosaurier. Sieh mal an. Sonderbar. Als ich das letzte Mal hier war... Das war vor 10 Jahren, Madame. Da war der Fußboden mit Fliesen ausgelegt. Und jetzt? Was ist das für ein Belag? Das sind Algen, Madame. Ich hatte bereits Gelegenheit, Madame mitzuteilen, dass während der letzten Sturmflut die Türen im Erdgeschoss herausgerissen wurden, da Madame jedoch nicht hinzuhören gerufen... Ich pfeife darauf, ich wohne im ersten Stock. Nichtsdestoweniger muss ich Madame darauf hinweisen, dass der erste Stock nur dank dem Erdgeschoss existiert. Ihre Überlegungen gehen mir auf die Nerven, Sebastian. Wo ist dieser Herr? Im Salon, Madame. In sehr schlechter Verfassung, er blutet stark. Auf den Teppich? Auf die Algen, Madame. Der ursprüngliche Teppich wurde von der Flut weggeschwemmt. Meine Schuhe werden schön aussehen. Wünschen Madame Stiefel anzuziehen. Wofür soll er mich halten? Für einen Fischer? Nein, ich behalte meine Halbschuhe an. Wie sehe ich aus, Sebastian? Sehr schön, Madame. Das habe ich mir gedacht. Melden Sie mich bitte an, Sebastian. Ich bin fertig zum Auftritt. Sehr wohl, Madame. Ihr Auftritt, Madame. Da sind Sie also. Wo ist er denn? Er liegt auf dem Boden, Madame, zwischen dem Flügel und dem Bootsbad. Die Kräfte haben ihn offenbar verlassen. Ich hoffe, er hat sich nicht nur verstellt, um mich zu zwingen, herunterzukommen. Das glaube ich nicht, Madame. Gut, gehen Sie ein wenig zur Seite. Ich werde eine sehr schöne Szene spielen. Und machen Sie das Fenster zu, man versteht sein eigenes Wort nicht. Ich bedauere unendlich, Madame, aber es ist unmöglich. Warum? Weil keine Scheiben mehr da sind, Madame. Dann werde ich eben etwas lauter reden. Also, Sie werden mir verzeihen, Monsieur, aber ich hatte Sie für eine Möwe gehalten. Sie bewegten sich mit solcher Grazie zwischen den Felsen. Was hat er gesagt? Nichts, Madame. Er hat nur gestöhnt. Er scheint sehr zu leiden. Unter meiner Anwesenheit? Nein, Madame, an seiner Wunde. Der Immobilienhandel ist ein gefährliches Geschäft. Er hätte es sich überlegen sollen, bevor er sich für diesen Beruf entschied. Er scheint zuzustimmen. Das fehlte noch, dass er anderer Meinung wäre. Sie halten mich wohl für eine Bettlerin, Monsieur. Dieses Haus ist unbezahlbar und überdies nicht zu verkaufen. Genauso wenig wie der Felsen, auf dem es erbaut ist. 91 Ihrer Kollegen sind nach ihrer eklatanten Schlappe bei mir zu ihren Familien zurückgekehrt, Monsieur, um ihre Wunden auszuheilen. Sebastian? Versuchen Sie, diesen Herrn aufzurichten. Er hat das Gesicht zum Boden gekehrt. Ich wünsche, dass man mich ansieht, wenn ich rede. Sehr wohl, Madame. So, dass er mich ansieht. Wissen Sie, wer ich bin, Monsieur? Was sagt er? Ja oder nein? Nichts, Madame. Im Moment hat er vollauf damit zu tun, die Krabben zu verscheuchen. Lassen Sie die Tierchen in Frieden, Monsieur. Sie haben ihnen noch nichts getan, soviel ich weiß. Und sie werden ihnen auch nichts tun, solange sie dazu nicht den ausdrücklichen Befehl von mir erhalten. Was ist denn das? Sebastian? Ich fürchte, die Nordseite des Hauses ist eingestürzt, Madame. Das ist kein Grund, so ein Gesicht zu machen, mein Lieber. Es bleiben uns immer noch 3 Fassaden. Und zwar die besten. Jawohl, Madame. Wie alt sind Sie? Ich, Madame? Nicht Sie, ich meine ihn. Ich habe Durst. Wie bitte? Er sagt, er habe Durst. Ich frage, wie alt er ist und er antwortet, er habe Durst. Entweder ist er dumm oder er ist ein Flegel. Egal, geben Sie ihm zu trinken, Sebastian, und zwar Meerwasser. Sie werden sehen, Geier lassen sich leicht zähmen, wenn man sich Mühe gibt. Jawohl, Madame. Und? Trinkt er? Nein, Madame. Es scheint ihm zu widerstreben. Das dachte ich mir. Er ist ein Flegel. Machen wir weiter. Ich fürchte, er ist nicht imstande, Madame. Er scheint schwächer und schwächer zu werden. Geben Sie meine Ohrfeige. Wie Madame wünscht. Ah. Nun, Monsieur, geht's besser? Ich fragte Sie, wie alt Sie sind, und Sie haben nicht geantwortet. Ich habe Sie weiter gefragt, ob Sie wüssten, wer ich bin, und Sie haben auch darauf nicht geantwortet. Das ist schade. Denn im Gegensatz zu dem, was Sie jetzt denken mögen, hat diese Frage sehr große Bedeutung. Zumindest für mich. Und Ihre Antwort noch mehr. Denn ich bin auf der Suche nach meiner Identität, Monsieur. In der tiefsten Tiefe meines Wesens suche ich meinen Namen wiederzufinden, der mir eines Tages abhanden gekommen ist. Den angesehenen, lange angeschwärmten Namen des großen Bühnenstars, der ich einst war. Seit Jahren warte ich auf den, der endlich meinen Namen aussprechen wird. Meinen Künstlernamen. Der andere, mein bürgerlicher Name, ist von kläglicher Banalität. Wie der Ihre wahrscheinlich auch. Wie heißen Sie? Madame fragt Sie nach Ihrem Namen. Was sagt er, Sebastian? Nichts, Madame. Er reicht mir seine Karte. Lies vor. Stanislas Rubikon. Rubikon? So was Banales. Dachte ich mir's doch. Steht nicht Immobilienmakler darunter? Nein, Madame. Sieh mal an. Sollte er sich schämen, sein Laster offiziell zuzugeben? Lieben Sie das Theater, Monsieur? Er blutet immer stärker, Madame. Das ist normal. Schließlich ist er verwundet. Trotzdem soll er meine Frage beantworten. Es sieht so aus, als würde er bejahen. Schön. Er steigt in meiner Achtung. Sehen Sie mich an? Ausgezeichnet. Erinnern Sie sich, Monsieur, mich seinerzeit mit Beifall überschüttet zu haben? Was hat er geantwortet? Nichts, Madame. Er ist in Ohnmacht gefallen. Er muss unbedingt antworten. Es ist für mich vielleicht die letzte Chance, endlich zu erfahren, wer ich war. Ich habe Madame schon mehrmals gesagt, dass Sie Germaine Alboni hießen und dass Sie eine unserer größten Schauspielerinnen waren. Germaine, ausgeschlossen. Das ist unmöglich. Sie erfinden irgendetwas, mein Lieber. Lassen Sie sich etwas Besseres einfallen. Vor allem etwas Poetischeres. Germaine. Und kümmern Sie sich um ihn. Sehen Sie zu, dass er wieder zu Kräften kommt. Ich ziehe mich inzwischen in meine Gemächer zurück. Sehr wohl, Madame. Wünschen, Madame, dass ich beim Aufstieg helfe? Danke, nein. Ich kenne den Weg. Hat die Möwe geschmeckt? Das war Möwe? Warum machen Sie plötzlich so ein Gesicht? Ja, es ist das erste Mal, dass ich Möwe esse. Irgendwann macht man alles zum ersten Mal. Ihr Eindruck? Die Möwe schmeckt nach Fisch. Weil ich sie mit Hering gefüllt habe. Das ist meine Spezialität. Was macht Ihre Wunde? Es geht zusehends besser. Sie war auch nur oberflächlich. Es ist das erste Mal, dass Madame so schlecht trifft. Ein kleines Schnäpschen, gefällig? Oh, das könnte nicht schaden, im Gegenteil. Ich klaue jeweils welchen, wenn ich ins Dorf gehe. Während der Wirt im Bistro sein Spielchen macht. Die Leute im Dorf fürchten sich vor mir. Für sie bin ich der geblühte Hexe und zeigt mit Fingern auf mich. Nun, Sie wissen ja, Provinz ist Provinz. Wird sie wirklich Hexe genannt? Finden Sie, das passt nicht zu ihr? Ich weiß nicht. Ich habe sie nur flüchtig gesehen. Jetzt, da es mir besser geht, möchte ich sie gern wiedersehen. Keine Sorge, Sie werden sie wiedersehen. Endlich hat sie wieder einmal Publikum. Niemand traut sich sonst in dieses Haus. Ausgenommen ein paar Furchtlose wie Sie, die aber immer irgendetwas im Schilde führen. Hier. Trinken Sie. Danke. Oh. Oh, das tut gut. Ist Ihnen nicht kalt? Nein, nein. Ich fühle mich ausgezeichnet. Das Office ist der einzige Raum in diesem Haus, der geheizt werden kann. Ansonsten ist es, wie Sie sicher bemerkt haben, eher feucht hier. Ja, das habe ich in der Tat bemerkt. Was tun? Wir haben keinen Sou, um auch nur die nötigsten Reparaturen ausführen zu lassen. Dabei wären Millionen nötig. Madame hat vor 20 Jahren den Verstand verloren, weil ein Schauspieler, nachdem sie verrückt war, wenn man so sagen darf, sie hatte sitzen lassen. Dabei verdankte er ihr und ihrem Namen seine Karriere. Aber so ist das Leben. Ja, ja, ich erinnere mich. Sie hat seinerzeit Schlagzeilen gemacht. Madame Germaine Alboni mit ihrem Liebeskummer. wenn ich nicht irre, war sie dann längere Zeit in einer psychiatrischen Anstalt. 5 Jahre lang. Danach hat sie sich hierher zurückgezogen. Seit 15 Jahren leben wir hier wie die Eremiten. Warum bleiben Sie bei ihr? Während ihrer großen Zeit war ich ihr Butler. Ich hatte immer sehr viel Bewunderung und Hochachtung für sie übrig. Für die Frau und für die Künstlerin, die sie war. Und dann habe ich mich ein bisschen in sie verliebt. Und das bin ich immer noch. Aber was wollen Sie hier? Diesen Felsen kaufen. Sie sind also doch Immobilienmakler. Wofür hielten Sie mich? Für eine Möwe? Wie die Hexe? Es wird Ihnen nicht gelingen. Wetten? Ich kenne Madame. Sie haben allerdings einen Punkt voraus. Sie sind der Erste, um den ich mich kümmern und dem ich zu essen geben musste. Wie viel wollen Sie ihr denn für den Felsen bieten? 1 Million. Ich wäre sogar bereit, bis 1,5 zu gehen. Was hat es eigentlich mit diesem Felsen auf sich, dass alle so scharf drauf sind? Er ist der Einzige an der ganzen Küste, der noch nicht verbaut ist. Sie sind also auch ein Aasgeier. Ich mache keinen Hehl daraus. Und was machen Sie mit dem Felsen? Ich baue. Und wenn ich gebaut habe, verkaufe ich. Und was machen Sie mit dem Geld, das Sie beim Verkauf verdienen? Ja, damit baue ich wieder und verkaufe wieder. Und das geht immer so weiter? Solange noch ein Quadratmeter Bauland übrig bleibt, ja. Und dann? Wenn der Planet vollständig ausbetoniert sein wird? Macht Ihnen das alles nicht Angst? Wieso Angst? Wenn der Punkt der Sättigung erreicht ist, das heißt, wenn es keinen Quadratmeter Bauland mehr gibt, dann gründe ich eine Abbruchfirma und ein Umweltschutzunternehmen, engagiere diplomierte Landschaftsgestalter und lasse anstelle der Hochhäuser weite Grünanlagen erstellen. Und damit verdiene ich noch mehr Geld. Man muss sich nur auf Wiederverwertung verstehen. Diesen Felsen kriegen Sie nicht. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Da kommt mir übrigens eine fabelhafte Idee. Das macht vielleicht mein Schnäpschen. Möglich. Wenn ich das gewusst hätte. Clara Wertfey. Wie bitte? Finden Sie nicht entzückend diesen Namen? Und so poetisch. Jedenfalls sehr viel hübscher als Germaine Alboni. Clara Wertfey. Das tönt frisch, das klingt nach Frühling. Sagen Sie, vorhin, da waren Sie nicht richtig ohnmächtig, wie? Nicht ganz. Sie haben recht. Ich hatte es einfach satt, mir den Monolog von Madame anzuhören. Doch jetzt, bitte melden Sie mich bei Madame. Ach, Sie sind es, Sebastian. Wer sollte es sonst sein? Ich weiß nicht, irgendwer. Ich bin es leid, seit 15 Jahren immer nur Sie eintreten zu sehen. Sie stören mich, mein Lieber. Ich bin gerade beim Probieren. Madame machen Schießübungen? Nein, ich deklamiere. Ich habe im Futter von einem meiner Kostüme ein sehr schönes Theaterstück gefunden und ich habe es wiedergelesen. Keine Frage, dieser Molière hatte wirklich Talent. Es gibt Leute, die ihre Meinung voll aufteilen. Und Sie haben durchaus recht. Darf ich mir die Frage gestatten, um welches Stück es sich handelt? Um die Schule der Frauen. Da gibt es eine sehr schöne Rolle für mich. Sicher, Madame. Agnes. Madame spielte sie hinreißend. Vor 30 Jahren. Ich habe sie schon gespielt? Mir kam doch vor, das erinnert mich an etwas. Was wollten Sie übrigens? Ich bringe Madame das Abendessen. Endlich, ich habe einen Mordshunger. Was haben Sie Gutes? Dasselbe wie immer, Madame. Gemischte Meeresfrüchte mit Krabben, fasierte Möwe. Stellen Sie alles dort auf die Kommode und lassen Sie mich mit Agnes allein. Ich bin verpflichtet, Madame auszurichten, dass der Verwundete bittet, empfangen zu werden. Was heißt das? Ist er nicht tot? Nein, Madame. Er ist sogar bei bester Gesundheit. Ich hätte ihn gleich abschießen sollen. Madame haben ihn nur leicht am Arm gestreift. Das muss ein Wink des Schicksals sein. Sagen Sie ihm, ich werde läuten, sobald es mir beliebt, ihn zu empfangen. Sehr wohl, Madame. Übrigens, ist mein Besuch noch nicht gekommen? Ich habe niemanden gesehen, Madame. Gut. Und jetzt verschwinden Sie. Jawohl, Madame. Herein. sind Sie ja. Lassen Sie sich ansehen. Sebastian hatte recht. Eine wahre Auferstehung. Die Klettertour hier herauf hat mir gut getan. Ich fühle mich imstande, Berge zu versetzen. Solange Sie mir meinen Felsen lassen, meinetwegen. Warum starren Sie? Hat mir gut getan. Ich fühle mich imstande, Berge zu versetzen. Solange Sie mir meinen Felsen lassen, meinetwegen. Warum starren Sie mich so an? Ach, Clara. Wie bitte? Gestatten Sie, dass ich Ihnen die Hände küsse. Na. Ich verstehe, dass meine Schießerei Ihnen einen kleinen Schock verursacht hat, von dem Sie sich nur mühsam erholen. Dennoch möchte ich Ihnen zweierlei deutlich machen. Erstens lasse ich mir nur deshalb die Hände küssen, weil das seit 15 Jahren niemand mehr getan hat und es für eine Frau sehr angenehm ist. Und zweitens, ich heiße nicht Clara. Aber nie könnte ich Sie anders nennen. Nennen Sie mich Madame, wie alle anderen auch. Ich habe keinen Namen mehr. Sie wollten mich sprechen, wurde mir gemeldet. Ich höre. Ich wollte dieses schreckliche, unerträgliche Missverständnis klären. Missverständnis? Ich hatte Sie für eine Möwe gehalten, das ist alles. Ja, ich rede nicht von der Möwe. Ich meinte vielmehr... Sollte ich mich sonst noch in Ihnen getäuscht haben, Monsieur? Oh, Clara, falls Sie mich mit einem Makler verwechselt haben. Ich habe mit Immobilien nicht das Geringste zu tun. Was Sie nicht sagen. Sie riechen auf 100 Schritt nach Makler. Was wollen Sie von mir? Ich wollte Sie sehen, Clara. So. Und aus welchem Grunde? Ich wollte Ihnen sagen, wie sehr ich Sie bewundere. Ich kenne Sie schon lange. Doch nie hatte ich den Mut, Sie anzusprechen. Die Wunde war nur oberflächlich. Doch der psychische Schock muss tief sitzen. Sie sollten sich hinlegen, Monsieur. Hinlegen? Auf Knien sollte ich liegen, ja. Vor Ihnen. Gewiss doch. Freudetrunken, Sie so wiederzufinden, wie Sie einst waren. Wie sie mir immer und immer wieder in meinen tollsten Träumen erschienen sind. Berauscht, mich derselben blendenden Schönheit gegenüberzusehen, die alles überstrahlte, als sie in der Comédie Française die Agnès spielten. Sie haben mich als Agnès gesehen? Welch unvergesslicher Abend. Wir trugen sie im Triumph auf den Schultern, nachdem wir arme Studenten damals unsere ganzen Ersparnisse zusammengekratzt hatten, um uns den Luxus zu leisten, ihnen Beifall zu klatschen. Ich musste mich freilich damit begnügen, ihre Hand zu ergreifen. Doch nie, nie habe ich den Schauer vergessen, der mich bei der Berührung damals überlief. Seit jenem Tag musste ich ununterbrochen an sie denken. Ich erinnere mich tatsächlich, dass man mich im Triumph über den Platz vor der Komödie getragen hat. Doch ihre Hand sagt mir nichts und ihr Gesicht ebenso wenig. Wir waren Hunderte, Tausende, Clara. Wir schrien vor Begeisterung, wir skandierten ihren Namen. Clara Werthfey, Clara Werthfey. Werthfey? Sind Sie sicher? Aber wie hätte ich das vergessen können? Werthfey. Ein schöner Name. Mehr als schön. Und er passt so gut zu Ihnen. Finden Sie? Merkwürdig, mir sagt er nichts. Ja, weil er zu lange in Ihrem Gedächtnis begraben lag. Sie müssen sich wieder an ihn gewöhnen, sich wieder zurechtfinden damit. Ich muss zugeben, es macht mir Vergnügen, Ihnen zuzuhören, Monsieur Rubicon. Madame, haben geläutet? Ja, Sebastian. Aber wie kommt es, dass Sie so schnell hier sind? Ich wollte gerade anklopfen. Ich kam, um abzudecken. Sie haben es sehr eilig, mein Lieber. Bitte sagen Sie alle meine Verabredungen ab. Ausnahmslos. Aber, Madame, haben keine einzige. Macht nichts. Sagen Sie sie trotzdem ab. Sehr wohl, Madame. Und falls der besagte Besuch eintrifft? Welcher Besuch? Der telefoniert hat. Der kommt nicht mehr. Er ist bereits hier. Und jetzt lassen Sie uns allein. Wir haben Wichtiges zu besprechen, Monsieur Rubicon und ich. Sehr wohl, Madame. Nehmen Sie hier Platz, Monsieur Rubicon. Auf diesem Sessel? Wieso? Gefällt er Ihnen nicht? Doch, aber wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, ist das nicht der Sessel, in dem Sie als Célimène Platz nahmen? Meinen Sie? Schon möglich. Welche Ehre. Clara Verteuil. Das ist doch immerhin poetischer als Germaine Alboni, oder nicht? Wie kommen Sie auf diesen Namen? Ja, weil Ihre Rivalin so hieß. Richtig. Mir war doch dieser Name, erinnerte mich an etwas. Ich sah diese Alboni seinerzeit als Phaedra. In meinem ganzen Leben habe ich nicht so gelacht. Haben Sie mich auch als Phaedra gesehen? Über 50 Mal. Es wurde mir nie zu viel. Würde es Ihnen Freude machen, Phaedra wiederzuhören? Das ganze Stück? Auszüge. Festgehalten für die Nachwelt. Ja, das wäre allerdings ein unvergleichlicher Genuss. Dann hören Sie zu. Die Zeit ist kostbar. Theseus, höre mich. Ich selbst war's, die ein lasterhaftes Auge auf deinen keuschen Sohn zu richten wagte. Der Himmel zündete die Unglücksflamme in meinem Busen an. Was nun geschah, vollführte die verdammliche Oinone. Sie fürchtete, dass Hippolyt, empört von meiner Schuld, sie dir entdecken möchte und eilte, die Verräterin, ihn anzuklagen. Sie hat sich selbst gerichtet und im Schoß des Meeres allzu gelinden Untergang gefunden. Mein Schicksal würde längst ein schneller Stahl geendigt haben. Doch meine Schuld, dir reuend zu gestehen, wählt ich den langsameren Weg zum Grabe. Ein Gift flößt ich in meine glühenden Adern, das einst Medea aus Athen gebracht. Schon fühl ich es zu meinem Herzen steigen. Mich fasst ein fremder, nie gefühlter Frost. Der Tod raubt meinem Auge das Licht und gibt dem Tag, den ich befleckte, seinen Glanz zurück. Bravo! Bravo! Bravissimo! Ja, das waren noch Zeiten. Clara Verteuil als Phaedra. Sebastian? Madame? Sie haben natürlich wieder hinter der Tür gesteckt. Ich war eben im Begriff anzuklopfen, Madame. Ich wollte nur sagen... Was? Ich weiß jetzt, wie der Yorkshire es angestellt hat, die Möwe ist... Ich pfeife darauf. Aber Madame wollten doch... Von nun an nennen Sie mich Madame Clara, verstanden? Madame Clara? Und stellen Sie keine Fragen, bitte. Was ist denn das schon wieder? Die südliche Fassade bricht zusammen. Ich wollte Madame... Madame Clara, bitte. Und holen Sie uns etwas zu trinken. Wir wollen meine Taufe feiern. Ihre Taufe, Madame? Madame Clara. Verzeihung, Madame Clara. Ich beeile mich. Und was Sie betrifft, Monsieur Stanislas? Ja, Clara? Küssen Sie mich. Mit Vergnügen. Wo zum Teufel haben Sie tanzen gelernt, Stanislas? Bei den Indianern? Sie treten mir immerzu auf die Füße. Bitte verzeihen Sie mir, Clara. Das macht wohl die Aufregung. Dann versuchen Sie, sich zu beherrschen. Ach, wie soll ich? Ich bin dabei, den tollsten meiner Träume zu verwirklichen. Ich tanze einen Tango in den Armen von Clara Verteuil. Und dabei treten Sie ihr immer wieder auf die Füße. Nochmals Verzeihung. Sebastian, noch ein Glas Champagner, bitte. Sehr wohl, Madame. Doch möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es kein Champagner ist, sondern ganz gewöhnlicher Tafelwein, 12%. Ich muss schon sagen, Sebastian, Sie haben keinen Funken Fantasie. Das überlasse ich anderen, die davon mehr als genug haben. Ihr Glas, Madame. Danke. Sebastian, würden Sie so liebenswürdig sein, mir ebenfalls einzuschenken? Gewiss, Monsieur. Bei dem Preis, den dieser Champagner gekostet Schenken hat. Schenken Sie ein, Sebastian. So, hier. Auf Ihr Wohl, Stanislas. Auf das Ihre. Wie fühlen Sie sich? Ach, die Rührung übermannt mich mehr und mehr. Wenn dieser Abend nur noch ein klein wenig andauert, werde ich vor Glück in Ihren Armen ohnmächtig. Ich bin das gewohnt. Sie wären der 150., dem das passiert. Sie haben sie gezählt? Ja, weil ich notgedrungen dabei war. Ach, wie viele Herzen habe ich höher schlagen lassen. Schließen Sie das Fenster, Sebastian. Ich habe die Möwen nicht zu meiner Tauffeier eingeladen. Sofort, Madame Clara. Ich habe Ihnen befohlen, das Fenster zu schließen, nicht es zu öffnen. Ich habe es geschlossen, Madame Clara. Da glaube ich bereits darauf hingewiesen zu haben, dass die Fensterscheiben die Unverschämtheit hatten, infolge eines heftigen Windstoßes in die Brüche zu gehen. Machen Sie deshalb so ein Leichenbittergesicht? Nein, aber seit beinahe 2 Stunden bitte ich Madame um eine Unterredung unter 4 Augen. Und seit 2 Stunden verweigern Sie sie. Aha, seit 15 Jahren hätten Sie mich um diese Unterredung bitten können. Ich hätte sie Ihnen nicht verweigert. Doch jetzt finde ich diese Bitte absolut deplaciert. Es ist, ich wollte Madame nur über eine gewisse Kriegslist aufklären, mit deren Hilfe man versucht... Ach, schweigen Sie. Sie langweilen Monsieur Rubicon mit Ihren Geschichten und mich machen Sie nervös. Ziehen Sie sich zurück. Ich gebe Ihnen den Abend frei. Gute Nacht. Gute Nacht, Madame. Nehmen Sie sich vor Sebastian in Acht, Stanislas. Ich habe in seinen Augen beunruhigende Blitze wahrgenommen, wenn er Sie ansieht. Ja, ich fürchte, er empfindet tatsächlich nicht gerade Sympathie für mich. Seit 30 Jahren stirbt er beinahe aus Liebe zu mir. Jetzt kann er es nicht ertragen, mich in Ihren Armen zu sehen. Ja, so ist das Leben nun einmal. Zum Teufel, es sieht ganz so aus, als regnet es durchs Dach. Bei mir? Sie belieben zu scherzen. Nicht doch. Sehen Sie, wir sind schon ganz durchnässt. Sie sollten einen Regenmantel anziehen, Clara. Kommt nicht in Frage. Ich bin nicht beim Krabbenfang. Clara, seien Sie vernünftig. Sie werden sich erkälten, so dekoltiert, wie Sie sind. Ich mich erkälten? Drücken Sie mich an sich. Halten Sie mich in Ihren Armen. Oh, Sie riechen gut. Ja, nach Meer und Regen. Ich triefe vor Nässe. Fühlen Sie sich nicht wohl? Wundervoll. Aber weit besser würde ich mich fühlen, wenn wir im Trockenen säßen. Ach, Sie machen mich nervös mit Ihren spießbürgerlichen Wünschen nach Komfort, Stanislas. Ein bisschen Künstlerblut würde Ihnen gut tun. Los, tanzen wir. Es tropft von der Decke. Der Wind klatscht uns die nassen Haarsträhnen ins Gesicht. Ach, ach, schauen Sie, draußen flattern tote Blätter herum, wie ein seltsames Ballett. Sollte es etwa schon Herbst sein? Das sind keine Blätter, Clara. Das sind Dachziegel. Höchste Zeit, das Haus zu verlassen. Sehen Sie nur, der Fußboden senkt sich. Die Wände bekommen Risse. Wir müssen hier raus. Bei diesem Unwetter sind Sie verrückt? Tanzen wir. Ach, seit mindestens 20 Jahren habe ich nicht mehr getanzt. Ich habe viel nachzuholen. Ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht aus. Die paar armseligen Regentropfen werden Sie nicht umbringen. Sie wollten Ihr Leben mit Clara Vertfeuille teilen. Wollen Sie es noch immer? Leidenschaftlich, aber... Gut denn, Clara Vertfeuille will tanzen. Also tanzen Sie. Kommen Sie. Jetzt bin ich, glaube ich, total beschwipst, Roger. Stanislas. Wie bitte? Ich heiße Stanislas. Sind Sie sicher? Ach, das ist wirklich zu dumm. Entschuldigen Sie, Roger. Entschuldigen Sie. Ich bringe alles durcheinander. Ich bin an Champagner nicht mehr gewöhnt. Sie sind bezaubernd, Clara. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Halten Sie mich fest, Roger. Ach, ist das gut. Ich fühle mich um 20 Jahre jünger. Was sage ich? Um 100 Jahre. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich bitte Sie. Eine indiskrete? Fragen Sie nur. Nein, ich kann nicht. Wirklich nicht. Geben Sie sich einen Ruck. Ich bitte Sie. Haben Sie heute Nacht mit mir geschlafen, Roger? Warum fragen Sie? Weil ich mich nicht genau erinnere. Mein Kopf ist ein Kaleidoskop geworden. Ja, Clara. Ich habe Sie geliebt. Sie wissen es sicher? Ganz sicher. Danke. Dann brauche ich mir diesbezüglich wenigstens keine Fragen mehr zu stellen. Habe ich Sie glücklich gemacht, Roger? Unbeschreiblich glücklich, Clara. Aber ich heiße Stanislas. Ah. Ich möchte diesen Ort nie wieder verlassen. Auch nicht, wenn ich ihn vor Ihnen verlasse? Wieso? Haben Sie die Absicht, fortzugehen? Ich weiß nicht. Ich habe manchmal Angst. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Eine Riesenwelle erfasste mich auf meinem Felsen und trug mich fort. Bis in die fernsten Fernen des Meeres. Clara. Schwören Sie mir, dass Sie meinen Felsen nie verlassen, Roger? Selbst wenn Gott mich vor Ihnen zu sich winken sollte. Schwören Sie mir, ihn vor den Aasgeiern zu schützen? Ich schwöre es. Beim Liebsten, was ich auf der Welt habe. Bei Ihnen. Ach, du bist ein Narr. Ein närrisches, großes Kind. Was ist das? Ein Erdbeben? Nein. Der Boden hat sich gesenkt. Die Wand ist aufgebrochen. Man sieht aufs Meer hinaus. Oh, wie schön das ist. Also ich finde es erschreckend. Wir müssen runter, Clara. Die ganze Etage wird zusammenbrechen. Du darfst nicht alles glauben, was Sebastian sagt. Du brauchst nur mein Gewehr zu nehmen, um meinen Felsen zu verteidigen. Ein bisschen Übung und du hast es raus, bestimmt. Mit welchem Recht sollte ich dein Eigentum verteidigen, Clara? Ich habe nicht den geringsten Anspruch. Weder auf den Felsen noch auf das Haus. Ich bin ein Eindringling. Sonst nichts. Ich gebe dir alle Rechte. Dir, meinem Geliebten. Du bist anbetungswürdig. Alle Rechte. Aber die Dinge liegen nicht so einfach. Was muss man tun, damit sie einfach werden? Nun, ich schäme mich fast, das auszusprechen, aber ich müsste... Du müsstest was? Ich müsste Eigentümer sein. Eigentümer? Du? Das ist unmöglich. Eigentümer bin ich. Ja, aber wenn das Unglück wollte, dass du nicht mehr da bist, was dann? Du hast recht, Liebster. Dann müsstest du... Wie viel verlangst du? Eine Million? Eine Million. Was soll ich damit? Ja, in der Tat. Was solltest du damit? Behalte deinen Felsen. Und schließlich, was kümmert dich das Schicksal des Felsens und des Hauses, wenn eine Welle dich hinweggetragen haben wird? Nein, Roger. Ich will das nicht alles diesen Geiern überlassen. Ich verkaufe es. Dir. Ich schicke Sebastian neuen Champagner holen. Hier. Was ist das? Der Kaufvertrag. Nach Vorschrift. Juristisch unanfechtbar. Du bist seltsam, Roger. Komm, unterzeichne hier. Der Notar regelt das Übrige. Mein Geliebter, Wo soll ich unterzeichnen? Hier, mit deinem Familiennamen. Muss das sein? Ja, unbedingt. Du wirst lachen. Weißt du, wie ich wirklich heiße? Müller. Sylvie Müller. Schrecklich. Wirst du mich trotzdem lieben? Gewiss doch. Unterschreib jetzt. So? Und hier noch. Und hier. Ist das alles? Nein, eine kleine Unterschrift da. So. Wir sind gerettet. Und wo soll ich das Geld deponieren? Leg es auf die Kommode. Ja. Bist du sicher, dass sie jetzt meinen Felsen nicht kriegen? Nie und nimmer. Wunderbar. Jetzt habe ich Lust zu tanzen. Zu spät! Wir müssen springen, Clara! Ah, da sind Sie. Gott sei Dank, Sie sind am Leben. 3 Stunden schon suche ich nach Ihnen. Irre ich klopfenden Herzens in den Trümmern umher. Das Haus muss Sie sehr geliebt haben. Es ist eingestürzt, ohne Ihnen etwas anzuhaben. Oh. Wie spät ist es, Sebastian? Keine Ahnung, Madame. Aber es wird schon Tag. Madame werden sich erkälten. Ah. Sebastian, was haben Sie in meinem Schlafzimmer zu suchen? Aber ich bin nicht im Schlafzimmer, Madame. Machen Sie sich über mich lustig, mein Lieber? Bitte gehen Sie hinaus, ich möchte mich anziehen. Ich bin schon draußen, Madame. Mehr draußen kann man gar nicht sein. Ah. Sebastian? Madame. Wo ist mein Schrank? Er schwimmt im Meer draußen, Madame. Mein Schrank? Im Meer draußen? Mitsamt den Kleidern? Madame, haben sich nicht die Mühe genommen, ihn zu leeren. Ach, und mein Sessel? Wo ist mein Sessel? Der Sessel, in dem ich saß, als ich Célimène spielte. Er ist auch fort. Fort? Auf dem Bootswrack, das, wie Madame sagte, im Salon nichts zu suchen hatte. Den Konzertflügel hat es auch gleich fortgeschwemmt. Und den Phonographen. Was? Der Phonograph treibt auf dem Meer? Leider, Madame. Das ist unerhört. Da schläft man einen Augenblick ein und schon ist der Teufel los. Was ist das für ein Schutthaufen da? Das ist das Haus, Madame. Es ist eingestürzt. Unmöglich. Es war in den Fels gebaut. Wenn Madame sich überzeugen möchte. Überzeugen? Wovon? Wir sind im Freien. Auf dem Felsen. Und kein Haus mehr weit und breit. Und alle diese Papierfetzen? Das sind die Banknoten, die Monsieur Ihnen für Ihren Besitz gegeben hat. Ja. Und wo steckt er selbst? Er ist ebenfalls heil davongekommen. Er gibt den Bauarbeitern Befehle. Was für Befehle? Um hier wieder aufzubauen? Ja, Madame. Er hat sich beeilt. Ein wunderbarer Mann. Ich fürchte, Madame, irren sich. Monsieur hat nicht die Absicht, Ihr Haus wieder aufzubauen. Er baut einen Wolkenkratzer. 30 Stockwerke hoch. 30 Stockwerke? Er ist verrückt. Das ist viel zu groß für mich. Er baut nicht für Madame. Er baut für sich. Monsieur Rubicon ist der Besitzer. Besitzer? Ja, ich besinne mich. Doch so viel ich weiß, hat noch keine Welle mich fortgetragen. Bis es soweit ist, befehle ich hier. Wo ist er? Dort oben, Madame. Was ist das für ein Ungeheuer? Ein Bagger, Madame, um die Trümmer wegzuräumen. Stanislas! Stanislas! Was hast du auf diesem Bagger zu schaffen? Bevor ich Makler wurde, war ich Baggerführer. Makler? Du? Ich gestatte mir untertänigst zu bemerken, dass ich... Sie. Makler. Seien Sie beruhigt, Madame. Ich habe für Sie eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss vorgesehen. Mit eigenem Garten und Sicht aufs Meer. Zur Erinnerung an unsere Liebesnacht, Madame Alboni. Alboni? Ich heiße Clara! Clara Bertfoy! Stanislas! Stanislas! Er kann Sie nicht mehr hören, Madame. Er soll von mir hören. Geben Sie mir mein Gewehr. Aber Madame... Ach, Sie werden mir nicht sagen, dass auch das Gewehr fortgeschwemmt worden ist. Nein, aber ich fürchte, es liegt unterm Schutt begraben. Dann suchen Sie es. Stehen Sie nicht da wie eine Salzsäule. Sehr wohl, Madame. Mein Gott. Fühlen Madame sich nicht wohl? Madame. Madame, was ist Ihnen? Mein Gott. Bin ich erschrocken. Worüber denn, Madame? Ich war mit einer Näharbeit beschäftigt, als Prinz Hamlet eintrat. Hamlet? Aber wir sind nicht in Helsingør, Madame. Sein Wams war zerlumpt. Er war Barhaupt. Die Strümpfe hingen ihm unordentlich bis auf die Knöchel. Er war bleich wie sein Hemd. Die Knie zitterten ihm. Er sah so jämmerlich aus, als käme er geradenwegs aus der Hölle und wollte Grässliches berichten. Madame. Er fasste mich beim Handgelenk und zerrte mich unwiderstehlich mit sich fort. Madame, wo wollen Sie hin, Madame? Bleiben Sie! Sie werden fallen, Madame! Zurück! Kommen Sie zurück! Madame! Sie sind nicht Ophelia! Vorsicht, Sylvie! Die Flut! Der Phonograph treibt auf dem Meer vom Jean-Claude Danot. Ins Deutsche übertragen hat es Lore Cornell. Sprecher sind sie Madame Maria Becker, Sebastian Wolfgang Stendar, der Spekulant Peter Ehrlich, Technik Willi Helbig, Schnitt Irmgard Bichler, Regie Mario Hindermann. Sie haben die Produktion von Schweizer Radio DRS aus dem Jahr 1980 gehört.